الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. liebe Geschwister im Islam, wie ihr alle mitbekommen habt, ich habe innerhalb einer Woche zweimal Razzia gehabt. Alhamdulillah, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala meinen Iman geprüft hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er uns prüft, dass er uns die Standhaftigkeit schenken. Möge subhanahu wa ta'ala durch diese Prüfung unsere Sünden vergeben und unsere Stufe in Dunya und Akhira erhöhen. Möge Azza wa Jal, dass er uns von der Übel der Mushrikin und Murtaddin beschützen und bewahren. Liebe Geschwister im Islam, da sie wieder leider alle Geräte mitgenommen haben, musste die Unterrichte ausfallen. Möge subhanahu wa ta'ala uns ermöglichen, dass wir bi'idhnillahi ta'ala in Zukunft versuchen, die Unterrichte weiter zu halten. Momentan habe ich die Möglichkeit nicht. Ich versuche, bi'idhnillahi ta'ala zu organisieren. Ich möchte mir keine anderen neue Geräte holen. Vielleicht werde ich jeden Abend bei einem Bruder den Unterricht halten, wenn natürlich dem Bruder kein Problem gemacht wird. Liebe Geschwister im Islam, Wallahi, alles, was von uns weggenommen wird, egal was das ist, ob Geräte ist, ob Geld ist, ob alles, was wir besitzen, wenn es weggenommen wird, Wallahi, solange wir La ilaha illallah haben, solange wir den Tawhid haben, Alhamdulillah, sind wir sehr glücklich. Alhamdulillah, als ob wir den Dunya besitzen, als ob wir alles haben, solange wir den Tawhid haben. Und Wallahi, egal was du besitzt auf dieser Erde, wenn du den Tawhid nicht hast, wenn du La ilaha illallah nicht hast, dann hast du nichts. Dann hast du nichts. Deswegen, wir danken Allah tabaraka wa ta'ala. Wir danken subhanahu wa ta'ala für diese Aqida, die wir tragen in unseren Herzen. Wir danken ihm subhanahu wa ta'ala für den Tawhid, der uns gegeben hat. Und es ist überhaupt nicht wichtig, was von uns weggenommen wird. Egal wie viel Geld, egal welche Geräte, egal was auch immer von uns weggenommen wird. Solange wir den Tawhid haben, dann haben wir alles. Und egal, was die anderen Menschen gegeben wird, ja, solange sie den Tawhid nicht haben, dann haben sie nichts. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Standhaftigkeit schenken. Liebe Geschwister im Islam, momentan kann ich leider die Unterrichte nicht halten, aber ich werde bi'idhnillahi azza wa jal auf Telegram ein bisschen mehr aktiv sein und versuchen bi'idhnillahi azza wa jal euch über einigen Dingen bi'idhnillahi ta'ala zu erklären oder einige Dinge bi'idhnillahi ta'ala erklären. Möge Allah Azza wa Jal, möge subhanahu wa ta'ala euch reichlich belohnen für eure Unterstützung. Möge subhanahu wa ta'ala eure Stufe in Dunya und Akhira erhören. Versucht bi'idhnillahi ta'ala dieser neue Kanal weiterzuleiten, damit die anderen Brüder und anderen Geschwistern davon profitieren. Ich werde bi'idhnillahi azza wa jal viele Unterrichte inshallah über den Telegram machen. Da ich leider, wie gesagt, keine andere Möglichkeit habe, so möge subhanahu wa ta'ala uns einen Ausweg geben. Möge subhanahu wa ta'ala unsere Angelegenheit erleichtern. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.